1. Herr, tritt für mich ein gegen Diogenigen, die mich bekämpfen, und für den Rechtsstreit gegen mein Widersacher. 2. Ergreife den Waffen, nimm Schild und Schutzwehr zur Hand und erhebe dich und mir in meiner Not beizustehen. 3. Sack den Spee und versperr meinen Verfolgen den Weg, gib mir die Gewissheit, dass du mein Rettung bist. 4. Diogenigen, die nach meinem Leben trakten, sollen beschamt und gedemütigt werden, waren jene, die mein Unheil planen, enttäuscht zurückweichen müssen. 5. Sie sollen weisbruch im Wind wehen, wenn der Engel des Herrn sie mit macht wegstoßt. 6. Fad soll finster und gefahrlich glatt werden, waren der Engel des Herrn sie unaufhörlich verfolgt. 7. Den one jeglichen Grund haben sie mir heimlich netze gestellt und gruben gegraben im mir zu voll zu bringen. 8. Moge das verderben sie wollig unvorbereitet treffen, so dass sie sich in ihren eigenen Netzen verfangen und selbst ins verderben stürzen. 9. Mein Ziel hingen wird über den Herrn frohlocken und sich aufrichtig über die Hilfe freuen, die mir gewort. 10. Mein ganzes Wesen wird bekennen, dass niemand dem Herrn gleicht, der den Schwachen vor dem Mächtigen rettet und den Armen vor seinen Unterdrücken schützt. 11. Boswillige Jugend treten gegen mich auf und konfrontieren mich mit Anschuldigungen über Dinge, von denen ich keinerlei Kenntnis habe. 12. Sie Virgilton mein Guten Taten mit Bosheit, was mich in ein tief Einsamkeit und Verzweiflung stürzt. 13. Dabei hat ich mich in Trauergewande gehalten gefastet, als sie krank waren, und mein Gebet für sie kam aus tiefstem Herzen. 14. Ich verhielt mich so, als gingesam einen engen Freund oder Bruder, und gingebut vor Trauer einher, why gemend, der I'm sein Mutter weint. 15. Doch als ich selbst strauchelt, rotteten sie sich voller Freud gegen mich zusammen, sogar fremde, die ich nicht kannte, verspotteten mich unaufhörlich. 16. Mit gottlosem Spott verhonten sie mich und nirschten hassefult mit ihren Zahnen gegen mich. 17. O Herr, why lange willst du diesem Treiben noch zu tenlos zusehen? Befrei mein Leben aus ihrer Gewalt und rett mir vor diesen grausamen Angreifen. 18. Dann wird ich dir in der großen Versammlung danken und dich vor dem gesamten Volk öffentlich rühmen. 19. Erlob meinen Feind denn nicht, grundlos über mich zu triumphieren, und lass jene, die mich one Assage hassen, nicht heimisch mit den Augen blinzeln. 20. Denn ihr wird deinen Kienswegs dem Frieden, statt dessen ersten sie betrügerisch plain gegen die Friedfertigen Menschen im Land. 21. Sie verhonen mich lautstark und behaupten triumphierend, sie hatten mein angebliches Fellverhalten mit eigenen Augen gesehen. 22. Du, Herr, as die Wahrheit gesehen, die Schaub schweige nicht länger und bleibe mir in dieser Situation nicht fern. 23. Erwasch und setz dich für mein Recht ein, mein Gott und Herr, damit mein Angelegenheit endlich gerecht entschieden wird. 24. Schaff mir Recht ins Brechen deiner Gerechtigkeit, Herr, mein Gott, damit mein Widersacher keinen Grund zur Freude über mein Schicksal haben. 25. Lass sie nicht denken, dass sie ihr gegestillt haben, und verhindere, dass sie behaupten können, sie hatten mich endgültig vernichtet. 26. Al, die sich über mein Unglück freuen, sollen gemeinsam beschamt werden, wer sich mir gegenüber überheblich verhält, soll mit Schande bedeckt sein. 27. Diogenigen jedoch, die mein Gerechtigkeit befürworten, sollen jubeln und stets verkünden, why gross der Herr ist, der das Wohlergehen seines Dieners wünscht. 28. Infolgedessen wird mein Zunge den ganzen Tag von deiner Gerechtigkeit sprechen und dein Lob unaufhörlich verkünden.